ungeheure Menge. Was auch das? Kämpft mit uns! Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Besagter Lenz ist da. Es ist schon so. Der Frühling kommt in Gang. Die Bäume räkeln sich, die Fenster staunen. Die Luft ist weich, als wäre sie aus Daunen. Und alles andere ist nicht von Belang. Nun brauchen alle Hunde eine Braut, und Ponyhütchen sagte mir, sie fände, die Sonne habe kleine, warme Hände und krabble ihr mit diesen auf der Haut. Die Hausmannsleute stehen stolz vorm Haus, man sitzt schon wieder auf Kaffeeterrassen und friert nicht mehr und kann sich sehen lassen. Wer kleine Kinder hat, der fährt sie aus. Sehr viele Fräuleins haben schwache Knie und in den Adern rollt's wie süße Sahne. Am Himmel tanzen blanke Aeroplane, man ist vergnügt dabei und weiß nicht wie. Man sollte wieder mal spazieren gehen. Das Blau und Grün und Rot war ganz verblichen. Der Lenz ist da. Die Welt wird frisch gestrichen. Die Menschen lächeln, bis sie sich verstehen. Die Seelen laufen stelzen durch die Stadt. Auf dem Balkon stehen Männer ohne Westen und säen Kresse in die Blumenkästen. Wohl dem, der solche Blumenkästen hat. Die Gärten sind nur noch zum Scheine kahl. Die Sonne heizt und nimmt am Winter Rache. Es ist zwar jedes Jahr dieselbe Sache, doch es ist immer wie zum ersten Mal. Guten Morgen. Mit diesen Worten von Erich Kästner möchte ich die heutige Niemandsland-Sendung beginnen. Es ist Samstag, der 4. Juni 2011. Willkommen. Nicht ertragen! quält mich so zum Scherz. Ich bring Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer. Ich geh jetzt heim und hole mein Was uns sehr, sehr, sehr beschäftigen sollte, ist die Herrschaft der Banken und die Aushöhlung unserer Demokratie. Es geht uns gut, schreibt Dirk Kopioweit diese Woche im Spiegel-Essay zum Thema Ackermanns Herrschaft. Die Banken sind derzeit souverän der Politik, nicht die Bürger. Es geht uns gut, es geht uns prächtig. Die Wirtschaft boomt, 1,5% Wachstum im ersten Quartal. Wir sind wieder so wohlhabend wie vor der Krise. Es ist überstanden. Glückwunsch an alle. Großer Glückwunsch an die Banken, vor allem die Deutsche Bank. Im ersten Quartal hat sie mit ihrem Kerngeschäft 3,5 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern gemacht. Bis zum Jahresende werden es 10 Milliarden sein. Rekord. Bestes Ergebnis aller Zeiten. In 2-3 Jahren sollen es 11 Milliarden sein. Vielleicht 12 Milliarden. Knapp 3 Jahre nach dem Höhepunkt der Krise scheint es sie gar nicht gegeben zu haben. Das gilt für die Wirtschaft. Das gilt für uns als Wirtschaftssubjekte. Aber sind wir nur das? Nein, wir sind Bürger, Staatsbürger, Teilhaber an einer demokratischen Gesellschaft. Und als solche haben wir keinen Grund zum Jubel. Eher Grund, traurig zu sein, empört zu sein. Denn der Demokratie geht es nicht prächtig, nicht gut. Sie wird allmählich zum Opfer der Finanzkrise. Es gärt überall in Europa. In Spanien protestiert eine Jugend, die kaum noch Hoffnungen hat, jemals einen Arbeitsplatz zu bekommen. In Frankreich wird ein Manifest mit dem Titel »Empört euch« 1,4 Millionen Mal verkauft. Junge Menschen entwickeln dort Utopien, die weit jenseits der bürgerlichen Gesellschaft liegen, weil sie von der nichts mehr erwarten. Über Griechenland liegt eine tiefe Depression. Dazu gesellt sich Zorn gegen die Politiker, gegen Europa. Täuscht der Eindruck oder sind im Moment jene oben auf, die uns das ganze Desaster eingebrockt haben? Da ist zum Beispiel die Deutsche Bank, deren Chef Josef Ackermann gerade so herrliche Zahlen verkündet hat. Wie gesagt, 12 Milliarden Gewinnerwartung. Auf die Frage, wie konkret die Bereitschaft der Banken sei, einen Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten, sagt er nur einem Bericht des Handelsblatts im November: Die Diskussion darüber laufe im Moment ganz unglücklich. Die Märkte hätten diese Debatte negativ aufgenommen. Man könnte das als eine Drohung bezeichnen. Wer Forderungen stellt, bekommt es mit den sogenannten Märkten zu tun. Am Donnerstag vergangener Woche trumpfte Ackermann auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank auf. Man sei nun dabei, die Ernte einzufahren. Ja, mein Gott, aber die Ernte wovon? Von welcher Saat? Allein das Investmentbanking soll 6 Milliarden Euro zum erhofften Jahresgewinn von 10 Milliarden Euro beitragen. Ja, meine Damen und Herren, schon vergessen, dass allzu gieriges Investmentbanking die Finanzkrise ausgelöst hat? Und die Deutsche Bank war maßgeblich daran beteiligt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine Tochterfirma der Deutschen Bank angeklagt. Es geht um rücksichtslose Praktiken bei der Vergabe von Hypothekenkrediten. Aber Ackermann macht weiterhin Weltpolitik. Gleichzeitig kommt der Weltreichtumsbericht diese Woche an die Öffentlichkeit. In Deutschland wächst die Zahl der Millionäre, Vermögen übersteigen international vor Krisenniveau. Wie gesagt, Krise war gestern, das schreibt auch die junge Welt. Jetzt gibt's Champagnerduschen. Der Reichtum der Wohlhabenden auf der Welt hat die Grenze zum Obszönen längst überschritten und legt weiter zu. Allein in Deutschland verfügen im Vorjahr 839 Privathaushalte über umgerechnet mehr als 100 Millionen US-Dollar. Das sind nach aktuellem Kurs etwa 69 Millionen Euro. Rund um den Erdball sind solche Vermögenswerte in Bargeld, Aktien, anderen Wertpapieren und Fondsanteilen in Höhe von 122 Billionen Dollar aufgehäuft. Ein Plus von 8% gegenüber 2009 und 20 Billionen Dollar mehr als auf der Höhe der Wirtschafts- und Finanzkrise Ende 2008. Nachzulesen sind die Zahlen im aktuellen Weltreichtumsreport, Global Wealth Report, den die US-amerikanische Unternehmensberatung Boston Consulting Group, BCG, alljährlich herausgibt. Grundlage der Studie ist eine Befragung von professionellen Finanzverwaltern. Nicht erfasst werden dabei allerdings Firmenvermögen, Immobilien, Schmuck und Kunstgegenstände ihrer Kunden. Genauso wenig wie Ansprüche, die sich aus der Einzahlung in staatliche Rentensysteme ergeben. Die tatsächlich von privater Hand gehorteten Kapitalwerte dürften demnach noch einmal deutlich über den im BCG-Bericht abgebildeten liegen. Gleichwohl spricht auch dieser Bände über die Ungleichverteilung von Geld und Kapital auf diesem Planeten. Besagte 122.000 Milliarden, das heißt 122 Billionen Dollar, die Privatanleger im zurückliegenden Jahr an Finanzvermögen besaßen, entsprechen dem Doppelten des globalen Bruttoinlandsproduktes eines Jahres. Dabei sind nach der Untersuchung 0,9% aller Haushalte im Besitz von 39% des weltweiten privaten Finanzvermögens. Besser gefüllt denn je sind auch die Konten der deutschen Leistungselite. In Anführungsstrichen natürlich. Ob die immer was leisten, ist eine andere Frage. Bei den Superreichen, den Ultra High Net Worth Individuals, so heißt das offiziell in dem Bericht, also jenen, die mehr als 100 Millionen Dollar ihr eigen nennen, hat es Deutschland bis zum Rang 2 geschafft. Und damit sogar Saudi-Arabien, 826 UHNWs, hinter sich gelassen. Aber auch bei den einfachen Dollarmillionären hat die Bundesrepublik zugelegt. 400.000 davon gab es im Vorjahr. Auf 200 Einwohner kam ein Millionär. Nach Einschätzung der Unternehmensberater gehen die goldenen Zeiten für Reiche und Superreiche vorerst weiter. Bis 2015 sollen die privaten Finanzvermögen hierzulande um jährlich 3,8% anziehen. Im Vorjahr beliefen sich diese auf umgerechnet insgesamt 7,4 Billionen US-Dollar, 5,1 Billionen Euro, während der Staat, Bund, Länder und Kommunen mit 2 Billionen Euro in der Kreide stehen. Die Zahlen in dem Bericht geben auch Aufschluss darüber, wie die Finanzspekulation wieder zur wichtigsten Geldvermehrungsmaschine geworden ist. In Europa, wo in vergleichsweise geringem Umfang und mit weniger Risiko an den Börsen agiert wird, lag das Plus aus derlei Geschäften gegenüber 2009 bei unter 5%. Die nordamerikanischen Privatanleger verzeichneten bei der großen Zockerei dagegen einen Zuwachs von 10% und ließen mit einem Gesamtvermögen von 38,2 Billionen Dollar die Europäer mit 37,1 Billionen erstmals nach der Krise knapp hinter sich. In Interkontinental haben die Briten mit dem führenden europäischen Finanzplatz London die Nase vorn. Hier belief sich das entsprechende Spekulationsfinanzvermögen im Vorjahr auf 7,9 Billionen Dollar, während zur selben Zeit der Staat mit einer Neuverschuldung von fast 13% des Bruttoinlandsproduktes die Krisenkosten eifrig sozialisierte. Abschließend sei noch zu sagen, dass auch die BCG-Forscher in den Kapitalmärkten, wie gesagt, die treibende Kraft für einen nach ihrer Meinung weiter anhaltenden Boom sehen. Boom kann man hier natürlich auslegen, wie man will. Boom für wen, hatten wir eingangs gefragt, als wir über Ackermanns Auftritt vor der Deutschen Bank, vor den Anlegern sprachen. Während der Krise hätten die Anleger vor allem auf Bargeld gesetzt. Doch inzwischen habe wieder eine Umschichtung in risikoreichere Anlagen stattgefunden, konstatieren sie. Nicht in Betracht ziehen die Unternehmensberater dagegen die Möglichkeit einer neuerlich platzenden Finanzblase, zumindest nicht vor 2015. Im globalen Maßstab gehen sie bis dahin von einem Vermögenszuwachs von jährlich 5,9% aus. Die größten Sprünge prognostizieren sie für die sogenannten Schwellenländer, allen voran Indien mit 18% und China mit 14%. Allein im Reich der Mitte leben demnach heute bereits 1,1 Millionen Dollar Millionäre und 393 Superreiche, das heißt Milliardäre. Mit 17,1% Vermögenszuwachs im Zeitraum war der Asien-Pazifik-Raum ohne Japan bereits 2010 Spitzenreiter. Seit 2008 legten der private Reichtum gar um 50% zu. Die größte Millionärsdichte besteht im Stadtgebiet Singapur. Fast jeder siebte Haushalt schwimmt dort im Geld. Alle Zahlen aus dem Global Wealth Report, dem Weltreichtumsreport der US-amerikanischen Unternehmensberatung Boston Consulting Group, zitiert nach Junge Welt die Ausgabe vom heutigen Samstag, dem 4. Juni. Jo. Mit unseren schmalen Augen. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Wie geht es denn so? Ja, mehr vom Gleichen. aber wie du gerade gesagt hast, da dieses Thema mit den Reichen. Was macht denn ein Reicher, wenn er mal reich ist oder superreich? Was machen sie denn da? Edelprostituierte, Kokain, Luxusjacht, Haus in Grün, Swimmingpool, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20 Limousinen. Die Yacht, ich meine, das... Und das haben wir gesehen in Inside Job. Und wir wissen es natürlich auch. Konsumieren müssen die natürlich auch, ne? Und jeden Tag essen gehen, Klopapier kaufen. Aber ich meine, mit ihrem Geld, was machen sie denn da dann, wenn sie schon mal superreich sind? Außer jetzt das auszugeben, da bleibt ja dann immer noch ein bisschen was übrig. Ne? Anlagefonds, das wird angelegt in hochexplosive... risikoreiche Spekulationsfonds, zumindest sehr viel Geld. Wir haben es gerade gehört, wir haben die Zahlen auf dem Tisch gehabt. Wir sehen, wie es funktioniert. Sie lassen das Geld arbeiten, ne? Wie man so schön sagt, und dann wird es immer noch mehr. Ne? Sagen wir es anders, Sie lassen Menschen arbeiten, denen Sie es dann wegziehen. Diese Woche war ein sehr interessanter Artikel in der Zeitschrift El Público über Los Ricos y la Deuda Pública, die Reichen und die Staatsschuld, beziehungsweise die öffentliche Verschuldung. Und der Autor, ein gewisser Herr Vicenç Navarro, der ist übrigens hier Uniprof an der Pompeu Fabra Universität hier in Barcelona, der sagt, ich mache nur ein ganz kurzes Resümee, der sagt, die Reichen und ihre Banken leihen dem Staat das Geld, das sie selber nicht an Steuern zahlen und nehmen dafür ungeheure Zinsen. Das Geld, das sie nicht an Steuern zahlen, haben sie zum großen Teil in Steuerparadiesen angelegt, wo kein Staat und kein Finanzamt seine Finger und seine Nase reinsteckt. Und dann auch als zweite These aus diesem Artikel, es gibt eine Transferenz von Vermögen, von öffentlichem Vermögen hin zu den großen privaten Finanzspekulanten durch die Staaten. Das heißt, was wir jetzt gerade in Griechenland erleben, ist wieder eigentlich nur ein Transfer von Milliarden an private Spekulanten und das griechische Volk soll dafür bluten. Ja, das Geld, das in den Händen der Reichen, wird also zwangsläufig immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und jetzt, damit einhergeht natürlich auch Ihre Sorge, das könnte wieder verschwinden, Sie könnten es verlieren. Also zum einen wird es dann auf Steuerparadiese transferiert, was hier bleibt im Safe der Banken, ist ja sowieso nur alles Buchgeld. Und dann natürlich der böse Staat. Ne? Der böse Staat soll so wenig wie möglich davon ihn wegnehmen an Steuern. Und wie das geht, hat jetzt gerade die katalanische Landesregierung wieder ein Beispiel geliefert. Die sind jetzt gerade 2 Monate an der Regierung und das Erste, was sie machen, ihr wichtigstes Projekt, die Erbschaftssteuer quasi abzuschaffen. Ja. Nun hatte ja die Vorregierung, diese sozialdemokratische Koalition da, schon das gemacht, einen Schritt in diese Richtung, damit die Reichen keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen. Und dann blieb nur noch ein ganz, ganz kleiner Rest übrig, der weiterhin Erbschaftssteuer zahlen musste. Und jetzt diese neue Landesregierung, CU, Herr Maas, Philipp Putsch übrigens auch, die wollen jetzt also auch diese Schicht der Superreichen auch noch ausnehmen von der Erbschaftssteuer. Genau in einem Moment, oder haben das jetzt verabschiedet, das ist schon durch, genau in dem Moment, wo eben die Kassen leer sind, wo überall gestrichen wird und gekürzt wird, ne, da verzichten sie einfach zugunsten der Superreichen auf 155 Millionen Euro Einnahme im Haushalt der Landesregierung. Und haben dann noch die Frechheit, gleichzeitig zum Beispiel die Hilfe für Familien mit Kindern unter 3 Jahren zu streichen, ne, zur gleichen Zeit. Und da sieht man halt wieder diesen Filz zwischen Politik und Wirtschaft, um das mal so zu sagen. Diese Abgeordneten, die kommen ja alle selber auch aus diesen reichen katalanischen Familien und das muss zuerst abgesichert werden. Und dann haben sie natürlich nicht die absolute Mehrheit hier im Parlament. Im Landesparlament brauchen noch Unterstützung. Wo kriegen sie diese Unterstützung natürlich? Beim Partido Popular, bei dieser extrem rechten Partei, und dann einer, der von der Stimme her überhaupt nicht mehr notwendig gewesen wäre, der hat dann auch noch mitgestimmt, ein gewisser Herr Joan Laporta, Ex-Präsident von Barça. Das ist ihre Hauptsorge. Klassenkampf, ganz klar, ganz brutal geführt. Klassenkampf hier in Katalonien. Was auch erstaunt, ist eben diese gesalbten nationalistischen Sprüche, die sie immer von sich geben, wenn es darum geht, alles für Katalonien. Wenn sie sagen, wenn diese Leute sagen, alles für Katalonien, dann heißt das alles für unsere fetten Bäuche, alles für unsere Taschen, alles für unseren Luxus. Darum geht's. Leute, lasst euch nicht einlullen von diesem nationalistischen Gesabbel dieser Leute, besonders Laporta. Das ist ein Typ, der bei Barça für ein Millionenloch gesorgt hat. 39 Millionen sind aus den Kassen des FC Barcelona verschwunden, als dieser Mann gegangen ist. Dieser Mann ist auch bekannt, dass er so eine Art Strauß-Kahn-Leben führt mit Luxusprostituierten und allem möglichen Luxus. Wer solche Leute wählt, dem kann man wirklich nur sagen, dann wirf ihm doch deine Rente und dein Arbeitslosengeld hinterher. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die erste halbe Stunde ist ja schon so gut wie rum. Das ging schnell, das war ein hartes Thema. Wir kommen zu etwas Leichterem, und zwar zum sogenannten großen Veranstaltungstag Deutschland in Barcelona. Alemannia in Barcelona. Ich bin gestern Abend da gewesen. Da gab es am Arco de Triomf, am Passeig Companys, eine Veranstaltung, da wurde ein Film gezeigt, der berühmte Film Berlin, Bilder einer Großstadt, und es waren zugegen vielleicht, sagen wir mal, 2000 Personen. Es war nicht sehr voll, vielleicht war es sogar weniger. Danach gab es die Installation, die Lichtinstallation, Installation Luminica Audiovisual Video Mapping. Da wurde der Triumphbogen angeleuchtet, und davor auf einer Bühne saß ein junger Mann am Klavier und ein anderer junger Mann an der Gitarre, und sie haben dazu eine Art Krautrock-Sound gemacht, der die zum Teil sehr suggestiven Bilder, die auf die Steine des Triumphbogens projiziert wurden, begleitete. Es ging um den deutschen Künstler Sebastian Neitsch, der auch in der Pressekonferenz am Dienstag im Goethe-Institut zugegen war. Mit der Hilfe von Herrn Vueschi Lehrn. Die beiden waren für die Produktion bzw. für die Projektion zuständig für die Beleuchtung des Triumphbogens. Javier Navarrete und Luc Suarez und DJ Negro, das waren die Musiker, die das Ganze begleitet haben. Ich würde sagen, es war interessant, es war eine Art Experiment. Das Publikum war zum Teil sehr deutsch auch, es waren sehr viele Leute da von der Botschaft, die hatten sogar eine Art VIP-Lounge, die waren abgeriegelt in einem abgeriegelten Bereich neben dem Triumphbogen. Es war auch sehr viel Polizei und sehr viel Sicherheitspersonal zugegen, und die Stimmung war recht nüchtern, recht distanziert eigentlich. Es war kein Volksfest, wie man es erwartet hätte, sondern es war eher eine Art Fest, dass man sich auch gut im großen Garten einer Botschaft oder eines Konsulats irgendwo auf der Welt vorstellen könnte. Heute soll es weitergehen, und heute wird es weitergehen am Triumphbogen mit vielen, vielen Veranstaltungen, von denen wir nachher noch berichten werden im zweiten Teil unserer Sendung. Bei diesen Tagen da, wie heißt es, Deutschland in Katalonien, ne? Deutschland in Barcelona, Alemannia in Barcelona. Oder in Barcelona. Ja. Hast du dir sicherlich das Programm angeguckt, ne, für die nächsten Tage da? Ich habe es gerade erzählt, ja. Ja, ja. Gesagt, dass wir noch weiter. Nee, ich meine detaillierter. Also ich habe es vor 2 oder 3 Wochen mal so überflogen. Ich habe hier die Pressemappe vorliegen. Die haben wir alle gekriegt, die da bei der Pressekonferenz waren. Also und wir werden gleich ein bisschen dazu sagen, auch im Einzelnen. Wir sind wahrscheinlich, oder habe ich das damals gesehen, schon ein paar interessante Sachen dabei. Aber ist zum Beispiel kein Raum dafür vorgesehen, bei diesen Veranstaltungen zu sprechen über das Thema, wie Frau Merkel ja gesagt hat vor ein paar Wochen, dass hier in Spanien die Leute zu viel Urlaub haben und nicht lange genug arbeiten und so. Da doch, doch, da gibt es, ja? Ja, es gibt einen Bereich in diesem, im Rahmen dieses Fests, der heißt Conferencias Debates, Konferenzen und Debatten. Das ist heute von 12 bis 21 Uhr. Das ist in einem abgesonderten Bereich im Park, im Ciudadela Park. Und da gibt es bestimmte Debattenthemen wie der Arbeitsmarkt in Deutschland, Möglichkeiten, Bewertungen und Perspektiven. Das klingt natürlich sehr bieder. Da sind wahrscheinlich Leute von irgendeiner Wirtschaftsschule. Ja, hier haben wir auch schon. Da gibt es einen gewissen Michael Brandenburg von der ISE Business School. Das wird also alles auf Englisch gesagt. Dann haben wir noch einen Business School Menschen, eine gewisse Magda Rosenmüller. Und was man von diesen studierten Business School Abgängern zu erwarten hat, das braucht man nicht groß zu erläutern. Die werden brav ihren neoliberalen Optimismus und Fortschrittsglauben herunterbeten. Da sollen wir uns keine Illusionen machen. Dann um 13 Uhr gibt es El Alemán también conlleva éxito. Personalidades catalanas dan cuenta de ello. Es riecht also alles nach einer Jubelparade für die deutsch-katalanische Zusammenarbeit. 16 Uhr. Das Deutsche als Instrument für Berufe und eine Weiterbildung. El Alemán como herramienta para profesiones y formación continua. Klingt auch sehr optimistisch. Da gibt es auch wieder Leute, den Vizepräsidenten des Direktoriums der Deutschen Schule, der Generaldirektor des Renos Logistics Spanien, also Leute aus Forschung und Lehre, sehr eng an die Wirtschaft gebunden. 17 Uhr, Ciencia e Investigación, España, Alemania, Wissenschaft und Forschung, Deutschland und Spanien. Da sind auch Uni-Leute, da ist ein Herr Javier Tejada, der ist Professor für Physik an der Universität von Barcelona, Eric Pellegrin und so weiter. 18 Uhr, Cultivo Ecológico y Protección del Medio Ambiente. Das ist natürlich auch ein sehr deutsches Thema. Dann, ich bin gleich fertig, nur da du gefragt hast, bringen wir das Thema jetzt und ziehen es vor. 19 Uhr, der Arbeitsmarkt in Deutschland. Wie gesagt, das Hauptthema, zweiter Teil, Möglichkeiten, Gelegenheiten und Perspektiven, Bewertung. Da sprechen diesmal der Geschäftsführer von Schwäbisch Hall, ein gewisser Guido Rebstock, Detlef Jungleich, das ist ein internationaler Berater, steht hier einfach nur, Consejero Internacional, naja, das klingt ja sehr verwegen. Dann Ricard Vilalta Canellas, Research Engineer, Central Technology Catalonia. Die sagen das auch direkt auf Englisch, damit man sich gar nicht erst groß Illusionen macht. Man könnte da auf irgendeine Art mit diesen Leuten mitreden. Erstmal, wenn man nicht Englisch kann und zweitens, wenn man diese verquasteten Titel nicht richtig im Auge hat. Gut, das waren die Debattenthemen. Mhm. Wenn da jetzt jemand denkt, er kann da reinrennen und sagen, die Merkel und die Märkte, Merkel, Märkte, Ackermann, der wird wahrscheinlich von 2 diskret gekleideten Herren unter den Arm gepackt und hinauskatapultiert. So kann man sich das vorstellen. Und so stelle ich mir das auch alles, vor. Alles läuft darauf hinaus, ne? Wie schön, wie groß, wie wunderbar ist Deutschland. Du hast es ja gesagt, ein Propagandafeldzug wird da stattfinden. Diesen Michael Brandenburg, den kenne ich, der hat seinen Senf schon mal verzapft im Goethe-Institut, da war ich. Und es lohnt sich also auf keinen Fall da hinzugehen. Das wäre völlig sinnlos und Zeitverschwendung. Ne? Dann werden die Leute da sein von Kraft durch Freude. Nee, das heißt jetzt Kreis deutschsprachiger Führungskräfte hier. KDF. Ja, solche Leute, ja. Also reine Zeitverschwendung wäre sich da überhaupt nur was anzuhören. Außerdem gibt es noch einen anderen Grund, da heute Abend nicht hinzugehen. Um 19.30 Uhr gibt es was viel Wichtigeres. Da gibt es eine Demonstration, wo gefordert wird die Dimission des Polizeiministers Philipp Putsch. Und das soll beginnen in der Deputation 355. Dort ist also das Departamento de Interior, wo Herr Philipp Putsch arbeitet, in Anführungszeichen, wo er jedenfalls ab und zu ist. Und sagt doch, wo er herrscht. Ja, also das beginnt dort, ein bisschen oberhalb vom Plaza de Tetuán. Tetuán ist das? Also jedenfalls, Deputation zwischen San Juan und Bailén. 19:30 Uhr und mit Cacerolada, also mitbringen alles, was Lärm macht. Und dann soll die Demonstration gehen zum Plaza Catalunya. Heute Abend 19:30 Uhr, Deputation 355. Bleiben wir noch kurz beim Thema Deutschland in Barcelona. Was natürlich toll und interessant ist und was sich bestimmt lohnen wird, ist alles, was mit Sprache und Deutsch lernen zu tun hat. Da bietet dieses Festival auch ein paar schöne, interessante Sachen. Und zwar gibt es da Deutsch-Mini-Kurse. Das ist heute von 11 bis 21 Uhr, auch auf dem Passeig Luis Companys. Da sind Lehrer des Goethe-Instituts, die geben da kleine Mini-Kurse. Da kann man den ersten Kontakt zur deutschen Sprache haben. Das sind 15-Minuten-Kurse. Da lernen die Schüler ein ganz kleines, reduziertes Vokabularium, einen Wortschatz und ein paar einfache Sätze, mit denen sie sich ausdrücken können, wie guten Tag, mein Name ist Willy Toledo oder wie auch immer. Und die Kurse werden jede halbe Stunde abgehalten. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Dann gibt es auch eine Art ökologische Installation. Da gibt es diese Wette auf den Eisblock. Das sind zwei Eisblöcke. Die stehen da am Passeig auf dem Asphalt und man kann darauf wetten, welcher Eisblock in welcher Zeit schmilzt. Ein Eisblock ist eingebaut in eine Kiste und der andere steht offen und man kann das Ganze dann beobachten und sehen, wie das Klima sich verändert und wie schnell ein Eisblock schmilzt. Und dann gibt's da jede Menge Stände, habe ich gesehen. Ich bin da gestern ein bisschen entlang gelatscht. Hab da auch ein paar Kollegen vom Goethe-Institut gesehen. Stände natürlich von Buchhandlungen, deutsche Produkte, Handelskammer und was alles. Und dann ist mir auch aufgefallen, ein Zelt steht da, da steht der stolze Name Rotary Club. Rotary Club drauf. Da habe ich mich gefragt, was machen die hier? Tja. Was macht der Rotary Club auf dem Passeig Companys? Das sind wahrscheinlich diese Kraft durch Freude, Leute. Das wird wohl die Elite sein. Das sind diejenigen, über die wir auch gerade berichtet haben. Die Reichen, die Superreichen, die Millionäre. Die sind natürlich fleißig. Ihre Wissenschaft ist natürlich, wie ziehen wir es den anderen aus der Tasche. Das wird wahrscheinlich auch die Wissenschaft sein, die sie auf ihren Elite-Schulen verbreiten. Und die dann so Leute wie Ackermann sich zum Vorbild nehmen und Berlusconi, um zu sagen, seht her, wir sind erfolgreich, wir sind reich, wir sind schön. Jung nicht mehr, aber wir haben praktisch die Kontrolle über die Geldströme und den Geldhahn. Und darum geht's diesen Leuten. Um das zu verhindern, müssen wir einiges tun. Damit sie nachher nicht ein verwüstetes Land, leere Kassen und eine verelendete Bevölkerung zurücklassen. gebaut. Zwei Seelen spannen eine Haut. Und wenn ich rede, bist du still. Du stirbst, wenn ich es will. In Russland wissen alle, dass der Putin regiert. In Großbritannien überwacht ein jeder seine Nachbarn. In Italien wohnt die Mafia, das ist so ziemlich jedem klar. Doch eines, das hört man hier nie: Deutschland ist keine Demokratie. Ja, eines, das hört man hier nie: Deutschland ist keine Demokratie. Auch bei uns, da werden die Medien kontrolliert. Da werden von Kartellen Meinungen forciert. Das Niveau wird langsam immer weiter gesenkt. Und am Ende sind wir alle völlig hilflos und beschränkt. Resignation und Stufe sind des Bildungsbürgers Qual. Und plötzlich gehen nur noch die Reichen zur Wahl. Die Armen und die Schwachen sind wie paralysiert. Sitzstandsware heißt die Kaste, die regiert. Deren schlimmster Albtraum ist ein aufgeklärtes Volk. So wird Bildung propagiert und in Stutzen investiert. Bei schwacher Wahlbeteiligung, da zeigt man sich schockiert. Doch insgeheim wird jubiliert und triumphiert. Das Volk zu knechten, dafür gibt es die Justiz. Kompliziert, konzipiert, damit niemand sie kapiert. Das Recht gilt national, das Kapital agiert global. Den rechtsfreien Raum erreicht man ohne Geld wohl kaum. Nur wer Kohle hat, kann sich unbeschränkt bewegen. Der Großteil der Bevölkerung muss Rechenschaft ablegen. Beim Finanzamt, bei Behörden, vor Gericht und im Büro. Da kann man nichts machen, das ist nun mal so. Grenze, systemrelevant. Der Steuerzahler zahlt, fährt der Karren vor die Wand. Das haben unsere Volksvertreter autorisiert. Mit Knebelverträgen legalisiert und dokumentiert. Und Einsicht gibt es nur für Befugte. Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Unser Rentensystem ist ein Schneeballsystem. Von der eingezahlten Kohle werden wir wohl nicht viel sehen. Das ist lohnabhängige Beschäftigung. Wer sein Geld arbeiten lässt, ist befreit und zahlt nicht ein. Wenn wir einmal alt sind, dann sind die Kassen leer. Die Verbrecher sind dann tot, die erwischt man dann nicht mehr. Doch bis es soweit ist, gucken alle fleißig Talkshows. Vermittelt das Gefühl vom Einbezogensein. Das ständige Gequatsche verschleißt die Macht der Rede. Am Ende ist egal, was gesagt wird und warum, dann ist das Ziel erreicht. Die Lethargie der Masse ist ein Freifahrtschein für die herrschende Klasse. Ein paar wenige Betuchte entscheiden dann in ihrem Sinne. Totalitär und absolut, wie das Netz und die Spinne. Und gibt es eine Krise, dann wird dem Volk erzählt, ihr seid ja selber schuld, schließlich habt ihr die gewählt. Demokratische Fassade und die Diktatur als Haus sind ein pfiffiges Konstrukt, doch das spricht man ungern aus. Ja, eines, das hört man hier nie. Deutschland ist keine Demokratie. Ja, eines, das hört man hier nie. Deutschland ist keine Demokratie. Ja, eines, das hört man hier nie. Deutschland ist keine Demokratie. Ja, eines, das hört man hier nie. Ja, ist ein bisschen ruckartig zu Ende gegangen, dieses Lied aus YouTube, aber als Zusammenfassung steht das jetzt im Raum. Eines, das hört man hier nie, Deutschland ist keine Demokratie. Damit sind wir bei einem Thema, das uns heute auf den Herzen liegt. Democracia real, ja, auf Deutsch, wahre Demokratie jetzt. Und wir fragen uns, was ist das eigentlich? Eine mögliche Übersetzung, wie gesagt, wahre Demokratie jetzt, die den Wesen und Inhalt der spanischen Forderung vielleicht am besten wiedergibt. Vielleicht. Massenhaft wahre Demokratie zu fordern in einem System, dessen politische Elite sich selbst ohne Unterlass als freiheitlich-demokratisch und rechtsstaatlich feiert bzw. feiern lässt, zeigt, dass es enorme Defizite an Demokratie gibt. Die massenhafte Forderung nach Demokratie ist schon Ausdruck eines großen demokratischen Mangels. Volksherrschaft würde ja bedeuten, dass alle an allen wichtigen Entscheidungen über die Res Publica, die öffentlichen Angelegenheiten, Anteil haben können. Doch genau das Gegenteil ist der Fall in unseren sogenannten herrlichen Demokratien. Immer kleinere Eliten entscheiden in zunehmendem Maße antidemokratisch über wichtige Fragen wie Krieg und Frieden, Welthandel, Volksgesundheit, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Energiepolitik und viele andere Dinge mehr. Wahre Demokratie würde bedeuten, dass wir, die auf dem Papier freien Bürger, keine Sklaven unserer Hypothekenschulden mehr sein und sein müssten. Denn in einer wahren Demokratie wäre die Spekulation mit dem Grundrecht auf menschenwürdiges Wohnen und Wohnraum eine Straftat. In einer wahren Demokratie stünde ausreichend Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung. In einer wahren Demokratie gäbe es keine Angst, jeden Tag seine Arbeit verlieren zu können und sich in das Millionenheer der Arbeitslosen einreihen zu müssen. Arbeit würde nach den gesellschaftlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen entstehen und nicht nach den Verkaufszahlen und Konkurrenzkämpfen der Privatwirtschaft. In einer wahren Demokratie würden die verschärften Privatisierungen von öffentlichen Dienstleistungsunternehmen wie Wasser, Energieversorgung, Bildung, Medien und so weiter verboten sein. Denn Privatisierung bedeutet Entzug öffentlicher Kontrolle über öffentliche Institutionen und Angelegenheiten. Die perverseste Spielart dieser sogenannten Privatisierung ist die der privaten Söldnerarmeen, die dem Volkssouverän, also den Parlamenten, die Kontrolle über den Krieg und den Kriegsverlauf entziehen, wie gerade auch stattfindet in Libyen. In Libyen sind private Söldnerheere aktiv und kämpfen dort gegen die libysche Bevölkerung und gegen das Gaddafi-Regime. Die Privatisierungen, wie gesagt, von Armeen und Kriegsstrategien bildet den Gipfel der Diktatur der Waffenindustrie. Die Schaffung von Märkten bedeutet nun die Förderung von Kriegen und bewaffneten Konflikten und Krisenherden in der ganzen Welt. In einer wahren Demokratie wären private Söldnerarmeen verfassungswidrig und ein Verbrechen. Eine wahre Demokratie würde einer kleinen Clique von Milliardären und Bankiers verbieten, auf verbrecherische Weise die globalen Finanzen mit immer neuen, schmutzigen Tricks zu manipulieren und die daraus gezogenen Gewinne in Steuerparadiesen zu verstecken. Eine wahre Demokratie würde Verbrechen an der Umwelt durch Risikotechnologien und Produktionsverfahren wie Atomkraft oder auch Genmanipulation nicht zulassen. Wie siehst du eine wahre Demokratie? Wie sollte die sein? Ja, das ist das Lema, ne? Der Slogan, eine wirkliche, eine echte Demokratie jetzt und zwar sofort, ein bisschen Dalli. Ne? Hört sich natürlich erstmal ganz schön an, wer würde das nicht unterschreiben, aber was ich auch sehe jetzt bei dieser Bewegung da, 15. Mai, viele davon, für die steht hinter dieser Forderung wirkliche echte Demokratie so ein korrektes, aber halt doch ein bisschen, wie soll ich sagen, naives Verständnis, ne? Also die sagen zum Beispiel, also strengere Gewaltenteilung, ja, das ist dann mehr Demokratie. Also so ein formelles Konzept haben die von dem oder zwei Parteien-System, ne? Ist natürlich scheiße, natürlich. Für ein gerechteres Wahlrecht, wo dann auch die kleineren Parteien mehr zum Zuge kommen. Das sind ja alles korrekte Forderungen, wie mehr Transparenz oder so. Jetzt nehmen wir mal an, alles dies würde durchgesetzt. Die Regierung gibt sich außerdem vielleicht noch einen sozialeren Touch als die nächste neue Regierung oder die jetzige Zapatero-Regierung. Haben wir denn dann mehr Demokratie? Also ich glaube, selbst dann hätten wir immer noch eine Diktatur, und zwar eine Diktatur des Kapitals. Ja. Und solange das nicht angetastet wird, solange das die heilige Kuh des Kapitalismus nicht angetastet wird, Privateigentum an Produktionsmitteln hauptsächlich, solange haben wir keine Demokratie, keine wirkliche Demokratie nach meinem Verständnis. Steht vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Spatzen ausgebuht, so wie du. 20 Spatzen sind so viel wie ein kleines Kind, für Mütter sind kleine Kinder gut, so wie du. Wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Und 20 Spatzen werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. Pitbull Terrier steht vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Katzen ausgebuht, so wie du. 20 Katzen sind so viel wie ein kleines Rind, für Metzger sind kleine Rinder gut, so wie du. So wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Und Pitbull-Terrier werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. Schwedenrätsel steht vor einem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Wörtern ausgebucht, so wie du. 20 Wörter sind so viel wie ein warmer Wind, für Blumen sind warme Winde gut, so wie du. So wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Und Erdbeerbeete werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. Element of Crime mit dem Lied So wie du, vielleicht von ihrem vielleicht. Achtung, alle Alben sind super von dieser Gruppe, vielleicht von ihrem besten Album, Psycho. Element of Crime. Bleiben wir noch einen kleinen Moment beim Thema Demokratie. Demokratie bedeutet natürlich auch, dass gut informierte, mündige, relativ glückliche Bürger frei und ungezwungen über alle Dinge entscheiden können. Das wäre vielleicht die Idealsituation in einer Demokratie. In einer Demokratie, wo verhetzte und verängstigte Leute getrieben, eingeschüchtert, unsicher, ungebildet, verwirrt, aufgehetzt, alle 4 Jahre einmal einen Kandidaten wählen sollen oder eine Partei, einen Demagogen, der ihnen mit leeren Phrasen und vorgestanzten, völlig absurden Sätzen die Ohren voll knallt. Solche Bürger haben es natürlich schwer zu entscheiden, was für sie selber gut, richtig oder interessant oder wichtig wäre. Darum geht's. Und Dieter Nuhr, ein sehr kritischer Kabarettist, der hat da auch keine sehr, sagen wir mal, vorteilhafte Meinung vom Bürger. Hören wir mal, was er sagt. Gleich können wir darüber mal kurz reden. Ein 1,5-Minuten-Sketch von Dieter Nuhr. Ich glaube, es ist normal, dass man so seine Vorurteile hat. Ich glaube, wir brauchen einfach einfache Strukturen, um uns die Welt zu erklären. Und einzuteilen, so ein menschliches Gehirn ist ja auch bloß ein ziemlich einfaches Werkzeug. Und da sollte man von den Menschen auch nicht zu viel verlangen. Das ist ja auch das Schwierige an der Demokratie, dass man von den Menschen sachgerechte Entscheidungen erwartet, wo jeder weiß, da fehlt jegliche intellektuelle Grundlage. Aber ist auch nicht schlimm. Es ist halt so. Mir ist das jetzt wieder aufgefallen, da war ich in Essen und ich fuhr so ein paar Stationen mit der U-Bahn und da fuhren so ein paar Jugendliche mit. Und da habe ich folgenden Dialog mit angehört. Der eine meinte so, ey, voll krass, ich muss auschecken. Ey, umchecken. Ey, langsam reiten, hier ist voll der Auschecker. Ich schwör, voll endgeil, 4 Uhr vor Platz. Ah, fett, Dialog Ende. Ich hab gedacht, Essen, okay. Aber welcher Planet? Ich meine, diese Menschen haben unsere Regierung gewählt. Ich meine, vom Ergebnis ganz abgesehen. Kann das richtig sein? Sollte man Politiker unter diesen Umständen überhaupt wählen? Oder sollte man nicht erstmal das Volk auswechseln? Ne? Setz dich doch mal ein paar Stunden in so eine U-Bahn. Gucken Sie sich mal die Gestalten an, die da so ein- und aussteigen. Ich meine, jetzt jetzt mal wirklich nur unter uns, also ich würde das nie öffentlich sagen, aber da können Sie dann nicht mehr für ein allgemeines Wahlrecht eintreten. Ja, so bissig und böse sieht Dieter nur natürlich die ganze Angelegenheit nach dem Motto, so doofe Leute dürfen wählen, da kann ja nichts mehr rauskommen. Sollte man die Leute beschuldigen, wie Dieter nur das tut, Werner? Der gibt natürlich direkt den Wähler die Schuld. Die sind zu doof, um was Vernünftiges zu wählen. Ampel, ja, so oberflächlich betrachtet stimmt es natürlich, aber gleichzeitig denkt man dann halt, sollte man dann immer überlegen, warum sind die so doof oder wer hat sie so doof gemacht, ja? Und genauso wie früher die Bild-Zeitung, wenn du dich erinnerst, da Ende der 60er Jahre monatelang eine Hetze betrieben hat gegen die Studentenbewegung, richtig die Leute aufgehetzt hat, jeden Tag, ja. Und dann passieren natürlich solche Sachen, ne, dass dann ein Bachmann auf Rudi Dutschke schießt oder dass ein Polizeimeister den ohne Sorge erschießt und Knüppelorgien und so, wie jetzt hier in Barcelona auch, ja. Und die Presse, die hetzt noch schlimmer in Madrid als hier, die haben natürlich auch ihre Verantwortung und trotzdem kann man natürlich hoffen, wenn gerade die Bild-Zeitung, ich erinnere mich noch, die haben damals gesagt, hoffentlich macht der Polizeiknüppel auf den Köpfen der Demonstranten das möglicherweise doch in Restbeständen vorhandenen Krebs locker, ja. Und das stimmt und das hoffe ich auch, dass das jetzt massenhaft stattfindet, dass bei vielen von diesen Gutmenschen-Demonstranten jetzt insofern der Krebs locker gemacht worden ist, dass die jetzt merken und was dahinter steckt, real hinter unserer Demokratie, hinter den demokratischen Politikern, hinter den demokratischen Polizisten. Und insofern kann man das auch positiv sehen, diese ganze Geschichte. Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Thank you. Die vermischten Nachrichten und Meldungen in unserem Katastrophenblog vom heutigen Samstag, dem 4. Juni 2011. Da ist zuerst einmal eine Meldung aus Berlin. Im Kampf gegen den gefährlichen Darmkeim EHEC gibt es Streit unter führenden Wissenschaftlern über das Krisenmanagement. Der ärztliche Direktor der Berliner Charité kritisierte die Arbeit des zuständigen Robert-Koch-Instituts RKI. Das Universitätsklinikum habe erst in dieser Woche Fragebögen für die Patienten bekommen, sagte Ulrich Frey dem Tagesspiegel am heutigen Samstag. Das reicht nicht, man hätte die Patienten interviewen sollen. Es sei zudem nicht erkennbar, woran das Robert-Koch-Institut arbeite. Wir brauchen eine bessere Informationspolitik, forderte Frey. Dass sich der EHEC-Erreger seit Anfang Mai ausbreite, außer Gurken aus Spanien aber keine mögliche Quelle ermittelt worden sei, mache ihn unruhig. Laut Tagesspiegel wies eine Robert-Koch-Sprecherin die Vorwürfe zurück. Das Institut habe nach Ausbruch des Darmkeims zügig reagiert. Das Bundesgesundheitsministerium teilte nach Angaben der Zeitung ebenfalls mit, dass alle zuständigen Behörden sehr schnell gehandelt hätten. Eine weitere Meldung zum Thema Atomausstieg und Netzausbau. Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU wirbt nach der politischen Entscheidung zum Atomausstieg für die Nutzung erneuerbarer Energien und den dafür notwendigen Netzausbau. Bis das letzte Kernkraftwerk Ende 2022 vom Netz geht, müsse Deutschland den Umbau der Energieversorgung schaffen, erläuterte die Kanzlerin in ihrem am heutigen Samstag veröffentlichten Videopodcast im Internet. Merkel sagte, es geht um den Strom der Zukunft. Wo kommt der her? Und wie kommt er genau dorthin, wo er gebraucht wird? Dafür ist es vor allen Dingen notwendig, mehr für den Netzausbau zu tun. Denn die Windenergie wird eine zentrale Bedeutung haben und somit muss sehr viel Strom von Nord nach Süd transportiert werden. Die Bundesregierung wolle den Weg der Energiewende gemeinsam mit den Ländern und mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern gehen, betonte Frau Merkel. Natürlich wird es Veränderungen geben und natürlich dürfen wir uns nicht gegen jede Veränderung sperren, denn sonst werden wir den Strom der Zukunft nicht erhalten können. Eine weitere Meldung zum Thema EHEC-Infektion. Berlin. Die Infektionen mit dem EHEC-Erreger haben ihren Ursprung möglicherweise beim Hamburger Hafengeburtstag Anfang Mai. Das Magazin Focus berichtet, diese These werde beim Robert-Koch-Institut favorisiert. Das Robert-Koch-Institut war am heutigen Samstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Wie gesagt, die wurden ganz ordentlich kritisiert, standen unter Beschuss. Etwa 1,5 Millionen Menschen hatten vom 6. bis zum 8. Mai das Hafenfest besucht. Gut eine Woche später seien die ersten Patienten mit Durchfall ins Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf gekommen. Das schrieb die Zeitschrift Focus. Der zeitliche Abstand zum Fest entspreche dem typischen Verlauf einer EHEC-Erkrankung. Internationale Berichte, internationale Katastrophen. 63 Tote bei Protesten in Syrien, bei den bislang größten Demonstrationen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad sind nach Angaben der Opposition mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Allein 53 seien am gestrigen Freitag in der Protesthochburg Hama getötet worden. Das berichtete der arabische Fernsehsender Al Jazeera am heutigen Samstag unter Berufung auf eine syrische Menschenrechtsgruppe. Die meisten Menschen seien mit gezielten Schüssen getötet worden, berichteten Augenzeugen. In Syrien gehen die Bürger seit März auf die Straße, um politische Veränderungen zu verlangen. Die Sicherheitskräfte haben immer wieder Schusswaffen gegen die gewaltlosen Demonstranten eingesetzt. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden rund 900 Menschen getötet. An die 10.000 Regimegegner seien verhaftet worden. We'll be right back. Eine der Top-Meldungen am heutigen Samstag ist der NATO-Angriff, nun auch mit Soldaten und mit Hubschraubern, mit Kampfhubschraubern auf libysche Truppen. Das heißt, die von der UNO erlaubte Handlungsweise, Zivilisten zu schützen, ist längst als lächerlich und als absurd entlarvt. Die NATO kämpft in Libyen für den Sturz von Gaddafis Regime. Die NATO hat im Krieg in Libyen eine neue Strategie gestartet, so heißt es offiziell. Erstmals flogen Kampfhubschrauber Luftangriffe gegen die Gaddafi-treuen Truppen. Doch das Vorgehen ist riskant, so schreibt der Spiegel. Militärexperten fürchten, dass es nun auch beim westlichen Bündnis Opfer geben könnte. Die sagen, das Vorgehen ist riskant und sagen, für wen? Riskant für die Leute, die da unten, die Kinder, die da vielleicht auf der Straße spielen, die Mütter, die vielleicht gerade einkaufen gehen, die Leute, die vielleicht Kaffee trinken wollen und werden von einem NATO-Hubschrauber unter Beschuss genommen. Für die ist das riskant. Für die Täter, die in diesen Hubschraubern sitzen, sollten wir wirklich keine Mitgefühle entwickeln, wie der Spiegel hier in seinem Bericht. Westliche Opfer könnte es geben. Westliche Opfer wären die Söldner und die Killer, die in den Kampfmaschinen sitzen. Bisher hat die NATO im Kampf gegen Machthaber Gaddafi auf Kampfjets gesetzt. Jetzt kommen auch Hubschrauber zum Einsatz. Das war natürlich zuerst Sarkozys Hubschrauber. Das britische Kriegsministerium bestätigte am heutigen Samstag, dass Apache-Hubschrauber Angriffe geflogen haben. Nach Angaben der Militärführung auch in Paris, Sarkozy und Clara Bruni, waren von französischer Seite Maschinen der Typen Tiger und Gazelle eingesetzt worden. Schöne poetische Namen für diese Tötungsmaschinen. Laut NATO griffen die Helikopter Militärfahrzeuge und militärisches Gerät an, so heißt es immer offiziell. Der BBC zufolge attackierten sie eine Radarstation sowie einen Kontrollposten in der Nähe der Stadt Brega. An dem Einsatz seien auch französische Helikopter vom Typ Gazelle beteiligt gewesen. Hören wir mal, was die Militärsprecher dazu sagen. Ein Militär sagt, der Einsatz von Kampfhubschraubern verleiht den NATO-Operationen mehr Flexibilität. Das klingt wie für den Arbeitsmarkt. Mehr Flexibilität bei der Suche und dem Angriff von Gaddafi-treuen Truppen, die vorsätzlich Zivilisten angreifen und sich in bewohnten Gebieten verstecken. Das beten sie uns seit Jahren vor, dass die Terroristen sich auch in den bewohnten Gebieten, in Gästehäusern, in Schulen, in Krankenhäusern, überall verstecken sich jetzt Gaddafi-Treue. Und hier muss man natürlich ausräuchern. Da kann man natürlich auch Schulen, Krankenhäuser und alles, was überhaupt da steht an Gebäuden, unter Beschuss nehmen. Gut, der Krieg in Libyen, der artet wohl aus. Der Krieg wird ein neues Szenario schaffen, das so schnell nicht mehr bereinigt werden kann. Ja, ich sehe das auch so wie dieser Militärsprecher. Ne? Im Grunde ist das ja eine humanistische, eine humanitäre Maßnahme, jetzt nicht nur die Jets, Kampfjets einzusetzen, sondern Hubschrauber. Ne? Mit Hubschraubern kann man natürlich noch viel chirurgischer operieren als mit diesen Flugzeugbomben. Und das ist halt das Ding. Ne? Mit westlichen Waffen, Spanien hat ja jetzt gerade wieder bekannt geworden, ne? Noch bis Februar diesen Jahres Libyen Waffen geliefert, im ganzen Jahr 2010 für 11 Millionen Euro, ne? Bis Februar. Und dann, wie du gesagt hast, nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern viele versuchen dann eben zu flüchten mit ihren Booten nach Lampedusa oder nach Sizilien oder nach Malta. Und da lässt man sie dann auch einfach weiterfahren, auch wenn das Schiff kaputt ist. Und viele saufen dann ab. Jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder haben sie, glaube ich, von 850 Leuten bei so einem total überladenen Boot sind 250 ungefähr dann ertrunken. Ja? Die muss man natürlich auch noch mitrechnen. Das läuft dann unter dem Motto, da kräht doch kein Hahn nach, zumindest hier in unserer westlichen Presse. Diese Leute werden überhaupt, wenn nur am Rande als Ziffern erwähnt, niemand kümmert sich um die Angehörigen, um die Schicksale, um das menschliche Leid, das dadurch entsteht. Das entsteht eben dadurch, dass die NATO einen neuen Krieg vom Zaun gebrochen hat, gegen einen ehemaligen Geschäftspartner, dessen Öl sie nun umsonst wollen. Ein neues Thema, noch einmal Themenwechsel. Das Thema, das die deutsche Öffentlichkeit im Moment am heftigsten und am meisten beschäftigt, ist natürlich die Suche nach der EHEC-Quelle. Die Experten untersuchen jetzt eine Spur, die in ein Lübecker Lokal führt. Sie führt, wie gesagt, in ein Lübecker Lokal. 17 Menschen, die Mitte Mai in dem Restaurant gegessen hatten, erkrankten. Eine Frau ist inzwischen gestorben. Bringen die Lieferantenlisten den entscheidenden Hinweis. Wie verbreitet sich das gefährliche Darmbakterium EHEC, mit dem sich seit Anfang Mai mehr als 1200 Menschen in Deutschland infiziert haben? Noch immer lässt sich das nicht mit Sicherheit beantworten. Das Zentrum der Erkrankungen liegt klar in Norddeutschland. Die Behörden empfehlen weiter, insbesondere in dieser Region, rohe Tomaten, Gurken und Blattsalate zu vermeiden. Befragungen hatten gezeigt, dass mit EHEC Infizierte diese Gemüse häufiger gegessen hatten als Gesunde, die zur Kontrolle befragt wurden. Nun haben die Behörden endlich eine neue Spur, die zur Infektionsquelle führen könnte. Laut einem Bericht der Lübecker Nachrichten führt sie in ein Restaurant in der Hansestadt. 17 Menschen, wie gesagt, die alle zwischen dem 12. und 14. Mai dort gegessen hatten, sollen sich demnach mit EHEC infiziert haben. Darunter seien 8 Teilnehmer einer dänischen Reisegruppe gewesen, sowie 8 Frauen, die ein Seminar in Lübeck besuchten. Eine dieser Frauen sei inzwischen an den Folgen der Infektion gestorben. Sie stammte aus Nordrhein-Westfalen. Ein schwer erkranktes Kind aus Süddeutschland sei ebenfalls in dem Lokal gewesen. Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts und des Bundesinstituts für Risikobewertung sichten die Lieferantenlisten des Lokals in der Hoffnung, den Auslöser der Epidemie zu finden. Das Problem bei EHEC, schon geringe Keimmengen reichen für eine Infektion aus. Die Bakterien sind sehr säureresistent und überstehen daher die Passage durch den Magen gut, wonach sie sich im Darm ansiedeln. Andere Gemüse, die nicht als Infektionsquelle in Verdacht stehen, sollte mindestens 30 Sekunden mit kräftigen Reiben und warmem Wasser gewaschen und gegebenenfalls geschält werden. Das empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Das Waschen und Schälen verringere die Keimzahl und damit das Infektionsrisiko. Das Thema Gesundheitskontrolle und Lebensmittelkontrolle ist natürlich seit Jahren in der Diskussion. Da ging es um das Gammelfleisch. Wer hat es vergessen? Das Gammelfleisch, die Gammelfleischaffären, wo es nachher immer hieß, das Gammelfleisch ist weg, das Problem ist gegessen. Das waren die zynischen Aussprüche von Journalisten zum Teil auch von Gammelfleisch-Lieferanten. Bei diesen EHEC-Sachen ist die Dimension nun eine andere. Es ist nicht nur eklig, sondern es macht wirklich krank. Fleisch, das kocht man ja bekanntermaßen oder brät es und dadurch wird die Keiminfektionsquelle abgetötet. Bei Salaten natürlich nicht. Kurios ist natürlich, dass genau diese gesunden Sachen nun am stärksten belastet sind und das größte Risiko einschließen, nämlich Salate, frische Rohkost. Problematisch natürlich auch, dass vielleicht eine andere Quelle überhaupt nicht in die Diskussion geworfen wurde, genmanipulierte Pflanzen. Vielleicht wird da etwas gefunden. Was erstaunt ist, dass die Quelle immer noch nicht aufgefunden wurde. Wenn da wirklich was Dickes hintersteht, dass die milliardenschwere Industrie der, sagen wir mal, der Genproduktion, der Genlebensmittel direkt angreift oder an den Pranger stellen könnte, dann, so lässt sich vermuten, wird das wahrscheinlich nie rauskommen. Maschine, sehen, stellen, Schweiß, wühlen, Schmutz und Dreck ist wahre Arbeit, Schmerz und Teil, wahrer Lohn. Au, au, au, au, au, schwer, doch schön. Drum will ich endlich gehst durch all meine Träume und siehst mich zärtlich an und sagst zu mir, ich liebe dich so sehr, ich lieben kann. Du gehst durch all meine Träume und nimmst in jeder Nacht den Sehnsuchtsort von mir, die mich am Tage traurig macht. Und beim Erwachen denk ich mir, heut red ich vor dich hin, sage mit ein paar Worten dir, wie verliebt ich bin. Meine Träume mir nah und doch so weit, ach, wären meine Träume so nur einmal Waldmüller mit einem Uraltschlager aus der Uferkiste. Wir haben da mal tief reingepackt und dann kommen solche Schätze hervor. Die Frage, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen, ist natürlich eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, wenn wir jetzt solche Dinge erleben müssen, wie die letzte Lebensmittelkrise. Diesmal ist ein Keim drin, aber wir schmeißen leider auch unheimlich viele Lebensmittel weg. Mehr als die Hälfte unserer Lebensmittel landet nämlich im Müll. Zumindest ist das für Deutschland der Fall. Und das ist sehr besorgniserregend. Das Essen im Eimer, eine kleine Reportage vom WDR. Mal gucken, ob wir die öffnen können. Ja. Elfter 4. 2012. Ist noch ein bisschen hin, ne? Aber vielleicht ist das auch so ein Produkt, was nicht so richtig gut gelaufen ist, wo es dann irgendwie nur noch 2-3 Beutel im Regal gab und dann wird das natürlich auch mit herausgenommen. Wir sehen ja einen Mann, der guckt gerade im Container hinter einem Supermarkt und der ist voll mit Essen. Essen im Eimer. Mehr als die Hälfte unserer Lebensmittel landet im Müll. Das meiste schon auf dem Weg vom Acker in den Laden, bevor es überhaupt unseren Esstisch erreicht. Jeder zweite Kopfsalat zum Beispiel, jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot. Das entspricht etwa 500.000 LKW-Ladungen pro Jahr. Bis zu 20 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr allein in Deutschland weggeworfen. Und es werden immer mehr. Der Film, den ich euch sehr empfehle, der ist zu finden auf WDR. Da guckt ihr unter Lebensmittel, findet ihr einen Podcast-Film. Und dieser Film ist sehr interessant und ich kann ihn euch nur empfehlen. Der Film geht auf die Suche nach den Ursachen. Man fragt sich, warum wird so viel weggeschmissen? In Supermärkten, Bäckereien, Großmärkten. Minister, Bauern und EU-Politiker kommen zu Wort in diesem Film. Alles soll jederzeit verfügbar sein. Supermärkte bieten durchgehend die ganze Warenpalette an. Bis spät in den Abend muss das Brot in den Regalen frisch sein. Zu jeder Jahreszeit gibt es Erdbeeren und alles muss perfekt aussehen. Ein welkes Salatblatt, ein Riss in der Kartoffel, eine Delle im Apfel. Sofort wird die Ware aussortiert. Joghurtbecher landen schon 2 Tage, bevor ihr Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, im Müll. Da fragen wir uns, muss das sein? Ist das wirklich nötig, so viel Verschwendung uns zu leisten? Jo, was meinst du zu dem Thema? Wirfst du auch Lebensmittel weg? Nee, ich kratze immer noch den letzten Rest vom Teller her. Nee, aber zu diesem Thema, was jetzt wirklich massenhaft weggeschmissen wurde natürlich, diese spanischen Gurken, ja. Und das ist ja das Interessante dabei, also das nennt man natürlich in Deutschland da sofort die Schuldigen ausfindig gemacht hat, nämlich die andalusischen Gurken, die Spanier, diese Schlamper, die da das nicht so genau nehmen. Übrigens eine Parallele auch zu diesem Gammelfleisch-Geschichte da, ne? Wo ist das aufgetaucht? An diesen Döner-Kebab-Buden, ne? Und dann sind da die Witze dann rumgelaufen, zum Beispiel Döner, ne? Ja, welcher Jahrgang soll es denn sein? Ne? So in dem Stil, ne? Was jetzt gegen die Spanier, damals gegen die Türken gelaufen ist, ne, da kommt auch das wieder raus, ist für mich auch ein Ausdruck dessen, was überall wieder losgeht, ja. Die anderen sind die Schuldigen, wie früher die Juden, jetzt sind's im Moment die Südeuropäer, dann sind's die Immigranten und so, diese Geschichte, die überall zunimmt. Also ein Aspekt von dieser Lebensmittelgeschichte. Aber wir bestellen immer noch Ware dazu, gerade zum Wochenende. Reicht denn die Ware nicht, wird die Ware noch zugestellt? Allein über 100 Joghurtsorten gibt es. Mehrere 10.000 Produkte animieren uns, aus dem Vollen zu schöpfen. Zu immer niedrigeren Preisen. Also wir haben bestimmte Artikel, die Tagesartikel sind, wie Lauchzwiebeln, Radieschen, Details, Kopfsalat, Buntmöhren, die dürfen alle nur einen Tag verkauft werden. Es muss einfach nur perfekt aussehen. Es darf nicht eine Stelle dran sein, auch bei Erdbeeren. Es ist eine Stelle dran. So ist er ja gut, der Kohlrabi, aber wenn schon das Grüne ab ist, kauft keiner mehr den Kohlrabi. Ja, die Kunden sind natürlich auch anspruchsvoll. Niemand will irgendein Obst oder irgendein Salatkopf, der nicht mehr so knackig und gut aussieht. Die Leute wollen wirklich auch optisch verwöhnt werden. Dass die Hälfte der bereits produzierten Lebensmittel zu Abfall wird, wirkt sich auch verheerend auf das Weltklima aus. Die Landwirtschaft verschlingt riesige Mengen an Wasser, Energie, Dünger, Pestiziden und rodet den Regenwald. Sie ist damit für mehr als ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich. Aber es geht auch anders. Weltweit versuchen Menschen, die irrsinnige Verschwendung zu stoppen. Sogenannte Mülltaucher, die Nahrungsmittel aus den Abfallcontainern der Supermärkte retten. Supermarktdirektoren, die ihre Kunden davon überzeugen, weniger klimaschädliche Produkte zu kaufen. Verbrauchervereine, die Bauern und Kunden direkt zusammenbringen. Kleine Schritte, die aber viel bewirken können. Wenn wir in den Industrieländern die Lebensmittelverschwendung nur um die Hälfte reduzieren, hätte das auf das Weltklima denselben Effekt, als ob wir auf jedes zweite Auto verzichteten. Die Wiener Wissenschaftlerin Felicitas Schneider durfte als eine von wenigen weltweit den Lebensmittelabfall eines Supermarktes zählen. Das Unternehmen will nicht genannt werden. Wir hatten einmal eine Untersuchung im Bereich Supermärkte. Da haben wir mit einem Discounter gemeinsam über 10 Wochen erhoben, wie viele Lebensmittel, die eigentlich noch genießbar wären, weggeworfen werden. Und wir haben festgestellt, dass pro Filiale etwa 45 Kilo an genießbaren Lebensmitteln pro Tag weggeworfen werden. Diese Produkte sind also umgangssprachlich abgelaufen. Vom Lebensmittelrecht her heißt das, das Mindesthaltbarkeitsdatum wurde überschritten. Wenn man das jetzt aufmachen würde, wäre das noch genauso, wie wenn man es frisch gekauft hätte. Also möglicherweise setzt sich bei den Milchprodukten dann oft auch die Molke ab. aber durch einmal durchmischen kann man das dann wieder essen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird von der Industrie selber festgelegt, nicht von einer Behörde. Es gibt keinen Hinweis auf gesundheitliche Risiken. Das Datum garantiert nur spezielle Eigenschaften. Zum Beispiel, dass ein Joghurt cremig bleibt. Es gibt 7 Sachen und 2 linke Hände. 6 im Lotto und 4 eigene Wände. Flotte Dreier und Bob Vierer. 11 Fußballmeisterschaftsverlierer. Aber nur einen Mond. Es gibt 7 Zwerge und die 10 Tenöre. Alle 9 und die Fischerchöre. Doppelgaragen und Zwillingsmütter. 3 Käse hochs und 5 Meter Bretter, aber nur einen Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Es gibt Ballermänner und den Sixpack Bier. 9-mal Kugel und beim Skat meistens 4. 10 Gebote und Polygamie. Doppelmord und Paartherapie. Aber nur einen Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Die dritten Zähne und den zweiten Frühling. Blutsbrüder und Radsportdoping. 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Dick und doof und 2 bei Calvas. Aber nur einen Mond. Ich hab 2 Augen, 2 Arme, Hände und Beine. Aber zum Glück brauch ich nur Niemandsland. Es ist Samstag, der 4. Juni 2011. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht jetzt erst dazugeschaltet haben, weil sie jetzt erst aus den Federn gekrochen sind. Ein leicht zum Trüben neigender Samstag. Nicht warm, nicht heiß, vielleicht sogar ein bisschen kühl, aber wir haben das gerne. Es ist ein schöner, frischer Tag im Juni. Ein Radiotag. Wir hatten eingangs gesagt, dass hier die deutschen Wochen bzw. Los Vojos, La Voja Alemana, wenn Sie mir diesen kleinen Scherz erlauben, es gibt ja auch in Deutschland diesen Witz mit Los Gurkos oder El Gurko, die Gurke, El Pepino auf Spanisch, aber die Deutschen haben da doch ihren Humor nicht vergessen bei dem ganzen schrecklichen Keim, der da sein Unwesen treibt. Das heißt El Gurco, die Gurkos. Ich habe gerade mal geguckt, da ja eben ein Stand des Rotary Club dort ist, auf dem Gelände des Passage Compañes. Da haben wir hier die offizielle Webseite des Rotary Clubs. Natürlich werden die nichts Böses über sich selbst sagen, aber lesen wir einmal, wie die sich selbst definieren. Rotary International ist eine weltweite Vereinigung, heißt es hier ganz offiziell, von Männern und Frauen, die sich unter dem Motto Service Above Self, selbstlos dienen, so könnte man das übersetzen, in Clubs zusammengefunden haben. Frieden, Völkerverständigung und die Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen überall auf der Welt sind die Hauptziele dieser Organisation. Das Schwerpunktprojekt Polios Plus zum Beispiel gilt dem Kampf gegen Kinderlähmung. Das ist auf der offiziellen Webseite die Hauptdefinition des Rotary Clubs. Hast du das gewusst, Werner? Sollen wir jetzt enttäuscht sein? Das ist doch eine super tolle Sache, der Rotary Club. Nee, mir ist schon klar, dass da sehr liebe, gute, altruistische Leute drin sind, die nur unser Bestes wollen. Und viele von denen glauben da wirklich dran, ne? Die sind so naiv. Aber gut, was hast du noch? Das war's erstmal. Ich will da nicht tiefer drauf eingehen, weil das wäre einer Recherche würdig. Und sonst kommen wir noch ins Rotieren. Jetzt, genau, sonst rotieren wir hier heiß. Wir haben nur noch keine halbe Stunde mehr Sendung. Das wäre vielleicht ein Beitrag. Wenn wir etwas Interessantes finden, werden wir das natürlich melden. Jedenfalls eine altruistische Vereinigung, dieser Rotary Club der Reichen und Superreichen. Das ist so, als wenn dann die Damen, die First Ladies, dann bei irgendwelchen Krebshilfen ein Benefizessen veranstalten. Das ist vielleicht die Aufgabe des Rotary Clubs. Vielleicht. Wir werden weiter informieren. Hier am Passage Compañes, Deutsche Woche, da sind alle Leute herzlich eingeladen. Wie gesagt, gestern waren Botschafter, die Frau Konsulin und alles war da, an illustren Herrschaften. Im Zentrum, so heißt es offiziell, steht die intensive deutsch-spanische Freundschaft, der intensive deutsch-spanische Austausch in den Bereichen Kultur und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hierzu erwartet sie, so offiziell, ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm. Spanische und deutsche Unternehmen und Institutionen stellen innovative Ansätze und zukunftsweisende Arbeitsbereiche vor. Podiumsdiskussionen und so weiter und so weiter. Auf einer Bühne zu Füßen des Arc de Triomphe finden Theater-, Musik- und Tanzaufführungen statt. Alemannia in Barcelona ist einer der Höhepunkte dieser Veranstaltungsreihe. Die Großveranstaltung Deutschland in Barcelona findet immer im Rahmen der Deutschlandwochen in Spanien statt. Unter der Schirmherrschaft von SM, Sadomasochismus, König Juanca, seiner Majestät, Entschuldigung, König Juanca, Juan Carlos und Bundespräsident Wulff veranstalten die Deutsche Botschaft in Madrid, das Generalkonsulat in Barcelona und das Goethe-Institut, die Goethe-Institut in Madrid, jetzt bis Ende Juni, die Deutschlandwochen hier in Spanien. Über den offiziellen Teil haben wir schon unsere Worte gesagt. Was wir davon halten, haben wir auch bereits gesagt. Kommen wir zum Thema Kino. Da gibt es einiges. Es gibt da eine Kinowoche hier in Barcelona. Und zwar auch vom Goethe-Institut, organisiert zusammen mit German Films, wo eine Auswahl von interessanten und die deutsche Aktualität widerspiegelnde Filme gezeigt werden. Zwischen den Filmen gibt es, unter diesen Filmen befindet sich auch der Film Schlafkrankheit. Schlafkrankheit ist ein Film von Ulrich Köhler, der ist sehr neu, der ist von 2010. Una mirada poco complaciente al mundo de los cooperantes internacionales en un país africano, que a su vez indaga en las diferentes facetas de la extrañeza y alienación que puede vivir el ser humano. Es geht eine Nichtregierungsorganisation in Afrika, die kritisch gezeigt wird, bei der kritisch gezeigt wird, wie ihre Menschen in einen Sog geraten und was da passieren kann. Dann gibt es einen Film, der heißt Goethe von Philipp Stölzel über das Leben des großen Dichters und Schriftstellers Johann Wolfgang Goethe, dessen Namen natürlich auch hier die deutschen Institute, die Goethe-Institute haben. Und das ist eine spritzige, sehr leichte und lebenslustige Version vom ollen Goethe. Das ist ein Film mit Alexander Fehling, Moritz Bleibtreu und Miriam Stein zum Thema Goethe, sein Leben. Eine moderne, interessante Verfilmung, die wollen wir euch nicht vorenthalten, zumindest nicht den Trailer, und dann auch noch ein paar Dinge dazu sagen. Kennt ihr den genauen Wortlaut des augusteischen Prinzips? Die Prinzipii der allgemeinen Rechtsprechung sind nicht nur kategorisch, sondern auch oder umgekehrt oder beides oder. Durchgefallen. Leidenschaft auf Sturm und Krack. Ein Poet? Das habe ich auch mal geglaubt. Aber sonst niemand. Ich weigere mich, dieses lächerliche Geschreibs weiter zu finanzieren. Das ist ja grauenhaft. Du hast ja von der Beerdigung erst Entschuldigen Sie, mein Vater. Aber sie steht Ihnen. Was? Rot. Ich bin Johann. Johann Goethe. Ganz war mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Wäre das jetzt nicht der Augenblick? Welcher Augenblick? Der, in dem sie mich küssen. Scheint sie dem Gerichtsrat zu gefallen, mein Kind. Der gefällt dir sicher auch. Du wirst Herrn Goethe nicht wiedersehen. Ohne sie kann ich nicht leben. Es ist die Liebe, die die Welt im Inneren zusammenhält. Ja, ein flotter, dynamischer junger Goethe wird da gezeigt. Goethe entstaubt, so könnte man das auch nennen. In dem Film, ich hatte ihn mir angesehen, hat man wohl alles versucht, um den Eindruck zu vermeiden, Goethe wäre altmodisch, verstaubt und reine Papierweisheit. Da wird, wie gesagt, ein jugendlicher, schwungvoller, verliebter Goethe gezeigt, der auch frech ist und auch den Herrschenden hier und da mal eine Nase dreht. Dann gibt es einen Film, der heißt Poll von Chris Kraus aus dem Jahr 2010. Der handelt zu der Zeit am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und da geht es um das Schicksal eines jungen Mädchens, die 14 Jahre alt ist und die an das Baltische Meer verschlagen wird durch einen Todesfall in ihrer Familie. Dann ein Film, der heißt Der Mann, der übers Auto sprang. El hombre que saltó encima de los coches von Nick Bacamontes. Eine Art Roadmovie, das uns von Berlin nach Süddeutschland führt. Durch ganz Deutschland geht's da. In die tiefsten Tiefen der deutschen Provinz. Der junge Julian, der haut aus einer psychiatrischen Klinik ab und beginnt eine Reise zu Fuß. Auf seinem Weg trifft er die verschiedensten Leute. Die Polizei ist ihm aber auf der Spur. Roadmovie. Dann ein Film, der heißt Sascha von Denis Todorovic. Das ist eine tragikomische Geschichte. Da geht es um interkulturelle Beziehungen der Familie Petrovic, die aus dem Jugoslawienkrieg abgehauen ist. Und der Film spielt heute in Köln. Hauptperson ist der junge Sascha, der sich in niemanden geringeren als seinen Klavierlehrer verliebt. Da ist ja einiges an Sprengstoff drin in diesem Film. Diese Filme sind alle zu sehen, zum Teil im Goethe-Institut. Ich rate aber allen, die Webseite zu konsultieren. Da gibt es verschiedene Orte. Organisieren tut das Goethe-Institut im Rahmen der Begegnung mit dem deutschen Film. Eine Auswahl der interessantesten aktuellen Produktionen wird also hier präsentiert. Dann vielleicht auch, sollten wir schon erwähnen, ein Ereignis, das auch jedes Jahr hier in Barcelona stattfindet, das Festival des jüdischen Kinos in Barcelona. Das wird immer vom Institut Francés organisiert. Und das hat seinen Sitz in der Calle Moya Nummer 8. Organiza Festival de Cinema Geo de Barcelona. Im Rahmen des jüdischen Filmfestivals präsentiert also das Goethe-Institut Shikar Harshion, Geheimsache Ghetto-Film von Yael Hersonsky. In der deutsch-israelischen Dokumentation geht es um einen nationalsozialistischen Propagandafilm über das Warschauer Ghetto, der nie fertiggestellt wurde. Das Festival zeigt auch Maler auf der Couch, ein Spielfilm von Percy und Felix Adlon, der auf Tatsachen basiert. Wie 1910, der Komponist Gustav Mahler begibt sich bei Sigmund Freud in Therapie, weil ihn Eifersucht plagt. Bei dieser Scheiße, die überall passiert, wäre es doch am besten, sich einfach aufzuhängen, dann hast du keine Sorgen mehr. Ne? Jetzt hier hat uns die ADPDC eine Mitteilung geschickt an Niemandsland. Das geht so, muss ich jetzt natürlich kurz vorlesen. Aclaración de la ADPDC. La Asociación de Putas de Cataluña desmiente enérgicamente que el señor Felipe Puig sea hijo de ninguna de nuestras afiliadas. Also auf Deutsch wäre das ungefähr so, die Stellungnahme der Vereinigung der Huren von Katalonien. Die Vereinigung der Huren von Katalonien weist energisch alle Gerüchte zurück, dass Herr Felip Puig der Sohn einer unserer Damen ist. Darauf beziehe ich mich, wenn ich sage, die Scheiße, die passiert. Ja, also diese Acampada auf dem Plaza Catalunya geht ja weiter. Wir haben das letzte Mal schon drüber geredet, über die Prügelorgie der Polizisten, über die dieser Herr Felip Puig gebietet, möchte man sagen. Dieser Kleine möchte gern Napoleon. Ich will nur noch daran erinnern, dass eine der ersten Maßnahmen, die er durchgeführt hat, nachdem er im Amt war, den Ethikkodex für die Polizisten abzuschaffen, den sein Vorgänger noch geschaffen hat. Und das nächste, was er jetzt machen wird, ist, dass die Kameras, die in den Kommissariaten installiert sind, die eigentlich dazu dienen sollten, Misshandlungen von Gefangenen oder von Festgenommenen zu verhindern, das will er jetzt auch abschaffen. Ne? Dann kann man wieder lustig drauf losschlagen im Kommissariat. Und dieser Mensch, wie gesagt, heute Abend gibt's eine Demonstration dafür, dass er zurücktreten soll um 19:30 Uhr am Deputation 355 zwischen Bailén und Joan. Und diese Demonstration, die beginnt dort, geht dann zum Plaza Catalunya. Nur das Problem ist natürlich korrekt, diese Forderung, und er soll zurücktreten, nur nehmen wir mal an, der würde oder müsste tatsächlich gehen, dann würden natürlich immer noch nicht dementieren und weiter da sein diese Schläger, ja, diese Schläger in Uniform. Und auch noch eine kleine Geschichte dazu. Die haben natürlich auch, weil sie Arbeitnehmer sind, die Bullen auch ihre Arbeitnehmervertretung. Da ist dann Comisiones, Obreras und UGT, ja. Und die stoßen natürlich ins gleiche Horn wie Herr Philipp Putsch. Ne? Also wir mussten so agieren, weil es ein schweres Problem gab der öffentlichen Ordnung. Sogar einige der eingesetzten Mossus hatten Angst gefühlt. Ja? Warum? Zum Beispiel hinter dem Polizeikordon hätte es Leute gegeben, die hätten versucht, die Gegenstände, die die Stadtreinigung eingesammelt hatte, wieder sich zu holen. Ja? Und so geht's gerade weiter. Es wurde dann zum Beweis der Gewalt der Demonstranten beziehungsweise der Leute, die da auf dem Platz waren, eine Fotografie gezeigt von einem Stein, der auf dem Boden lag und der jetzt laut Polizei gegen einen Polizeiwagen geworfen wurde. Nur Steine gibt's viele und hier in Barcelona, die kann man natürlich alle fotografieren. Interessanter wäre es gewesen, wenn zum Beispiel ein Demonstrant gezeigt worden wäre, der einen Stein geworfen hat, oder wenn einer festgenommen worden wäre mit diesem Vorwurf. Ja, aber das ist, wo die ja überall ihre Zivilpolizisten auch haben, alles das ist nicht passiert. Und das Allerschlimmste, die Leute, die dort auf dem Platz waren, auf dem Boden saßen, die Hände hochgehalten haben und dann brutalst verprügelt wurden, die hätten aktiven Ungehorsam ausgeübt. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, was das ist. Ne? Und ja, das erklärt er dann, der Sprecher da von der Gewerkschaft, von der Polizeigewerkschaft, und sagt, ja, die seien da sitzen geblieben, nachdem sie geschlagen wurden von den Polizisten, seien die da einfach noch sitzen geblieben, ja. Und das ist also aktiver Ungehorsam, und deshalb hat die Polizei dann Angst bekommen. Also interessant wäre jetzt zu erfahren, was dieser Mensch versteht unter passivem Ungehorsam, wenn das aktiver Ungehorsam ist, ja. Und so geht's gerade weiter. Ja? Zum Beispiel das andere Thema, dass die, wo sie eigentlich per Dekret verpflichtet sind, ihre Identifikationsnummern sichtbar zu tragen, seit 2,5 Jahren existiert dieses Dekret, niemals ist es gemacht worden. Ja? Angeblich hätten sie diese Nummern getragen, aber sie hatten darüber ihre Schutzweste. Und der normal denkende Mensch fragt sich jetzt natürlich, warum wird die Nummer nicht so angebracht, dass man die dann trotzdem sehen kann. Dann sagt er, ja, die Nummer da anzubringen auf der Schutzweste könnte, im Konjunktiv, könnte ein Problem sein, weil die aus einem feuerfesten Material gemacht ist. Also in 2,5 Jahren hatten sie nicht Zeit, zu versuchen, ob man das da festmachen kann oder nicht. Ne? Und jetzt die letzte Maßnahme, die sie jetzt im Kopf haben, auch die Idee von Herrn Philipp Putsch, dem Polizeiminister, dass in Zukunft man darüber nachdenken müsste, ob es nicht eine Lösung wäre, auf dem Polizeihelm, auf jedem Polizeihelm eine kleine Kamera zu befestigen. Dann könnte man beweisen, dass die Polizisten angegriffen wurden, dass sie sich nur gewehrt haben. Das wird kommen, da bin ich ganz sicher, aber nicht etwa um Ausschreitungen zu verhindern, sondern um Leute zu identifizieren, das Gesicht aus nächster Nähe von jedem Demonstranten festzuhalten, Karteien zu erstellen, dafür werden sie das einführen. Jo, und wir müssen jetzt raus aus dem Programm. Wir haben noch 1 Minute, um Tschüss zu sagen. Tschüss, gedenken wir zum Abschluss noch des Carl Nickels, das vor kurzem, vor ein paar Tagen geboren wurde, und zwar ein nach Fukushima gezeugtes Carl Nickel ist jetzt geboren, 30 Kilometer von Fukushima weg, ohne Ohren. Zu diesem Thema, dank Gem des Nuklears, schließen wir die Atomkraftwerke, gibt's morgen noch eine Demonstration um 12 Uhr am Plan de Palau und geht zum Sitz von Endesa am Parallelo. Jo, tschüss, adieu, sagt euer Detlef Jeskert. Nächste Woche im Podcast, ab Dienstag etwa, unter www.contrabanda.org und www.niemandsland.contrabanda.org. Bleibt an den Radios, gleich kommt mit einiger Verzögerung Ir Tirando. Ir Tirando están un poco tarde hoy, llegarán más o menos a las 12 y cuarto. No se impacienten. Adeo, buen fin de semana. Tschüss. Thank you.